Blatt. Kein Abschluss, nichts gelernt und lachen sich noch schlapp. Fremdgesteuert und diktiert, voller Zauber, Tag für Tag. Die Wahrheit auszusprechen, dafür sind sie nicht da. Halten sich für gut und wichtig, was sie aber tun, ist nicht richtig. Ihr wurden verkauft und verraten. Ihr wollt verkaufen!